Still lieg ich im Walde und träum einen Traum. Verlassen und einsam am Waldessaum. Noch schlafen die Vögel, noch schläft die Natur. Es regt sich kein Lüftchen auf weiter Flur. Frohlachend, Frau Sonne, im dämmernden Grau. Es glitzt und es funkelt im Morgentau. Da hör ich es kommen mit Sang und mit Klang. Gottrutzke Gesellen am Wege entlang. Am Hute die Feder, die zittert vor Lust. Und fröhliche Lieder entquellen der Brust. Durch Stadt, Wiesen, Felder, am Bache entlang. So ziehen sie weiter am Bergeshang. Durchstreifen die Lande, solange es gefällt, und fühlen und schauen, wie schön doch die Welt. Durchstreifen die Lande, solange es gefällt, und fühlen und schauen, wie schön doch die Welt. Streifen die Lande, solange es gefällt, und fühlen und schauen, wie schön doch die Welt.